Hallo. Hallo, guten Abend oder Guten guten Tag. Abend. Guten Tag. Ja. Ich heiße Aydin. Ich möchte mit Ihnen das Anamnesegespräch führen. Zuerst brauche ich Ihre persönlichen Daten, persönliche Daten. Dann kommen wir zu Ihren aktuellen Beschwerden. Sind Sie Okay. damit einverstanden? Ja, Sie müssen ja wissen, mit wem Sie es zu tun haben. Ja, klar. Ja, okay. Wie heißen Sie? Ich heiße Kevin Jäger. Kevin Jäger, könnten Sie Ihre Vorname und Nachname langsam buchstabieren? Ja, der Vorname ist Kevin, Ja. Kevin. Ja. Und der Familienname ist Jäger. J-Ä, also A-Umlaut, G-E-R. Ja. Okay. Herr Jäger, richtig? Genau, richtig. Wie alt sind Sie Ich und bin wann sind 20 Sie? Jahre. 20 Jahre, oh. Wann sind Sie genau geboren? Am 12.09.2005. 12.09. 2005. 2005. Wie schwer und wie groß sind Sie? Oh, ich bin 1,80 und ich wiege zurzeit so 69 Kilo. 69 Kilo. Okay. Wie kann ich Ihnen heute helfen? Was haben Sie, Herr Jäger? Ja, also das ist ganz merkwürdig. Ich habe seit Jetzt schon seit 3 Wochen fühle ich mich krank und schlecht und ich habe auch Fieber. Und Okay. also, ja, ich habe Kopfschmerzen und ich habe auch Bauchschmerzen, so auf der linken Seite. So oben im Bauch tut es weh und ja, manchmal habe ich so das Gefühl, dass ich gar nicht gut schlucken kann und vor allen Dingen. Also ich fühle mich richtig schlapp. Ich bin jetzt schon seit Wochen bin ich nicht bei der Arbeit gewesen, habe mich immer krank gemeldet und mein Chef hat zum Glück Verständnis, aber also ich fühle mich total, ja, krank. Erschöpf oder Müdigkeit, Erkältung. Okay. Sind Ihre Hauptbeschwerde Fieber oder Schmerzen? Ja, also das Fieber, das finde ich schon, das ist zum Teil bis zu 39 und es Oh. wird gar nicht weniger. Und ja, und die Kopf- und Bauchschmerzen sind schon auch unangenehm, ja. Okay. Wann sind Sie Ihre Fieber gemessen? Ich habe das Ihr immer Fieber? abends gemessen. Gestern, ich habe nicht gehört. Abends, also ich habe es Ha, immer heute abends Abend. gemessen, ja. Okay, wo sind Sie gemessen? Haben Sie Ich habe gemessen? so ein Ohrthermometer. Okay. Bauchschmerzen linksseitige, haben Sie gesagt? Ja, ich meine ja, also vor allem so oben im Bauch, ne? Also oberhalb vom Bauchnabel tut es so weh. Okay. Könnten Sie Ihre Bauchschmerzen beschreiben? Ja, also Stechend, ziehend, drückend. es drückt, würde ich sagen, es drückt und ja, es kommt eigentlich so, ja, immer mal so in so Wellen, die Schmerzen. Es ist nicht immer gleich, Ja, sondern okay. ja. Wieder gern, nicht anhaltend. Nee, also es hat so ein Auf und Ab irgendwie. Ja, okay, verstehe. Ihre Schmerzen und Bauchschmerzen, Kopfschmerzen alle zusammen anfangen oder? Ja, also ich habe mich mit einem Mal so krank gefühlt. Erst dachte ich kriege vielleicht so eine Grippe oder sowas. Aber weil das jetzt schon so lange geht, habe ich jetzt gesagt, jetzt muss ich doch mal irgendwie Ja, was drei Wochen ein unternehmen, bisschen ja. mehr. Ja. Wie stark auf einer Skala sind Ihre Schmerzen auf einer Skala 0? Keine Schmerzen, 10 sehr stark Schmerzen. Könnten Sie beschreiben? Aber das ist schwer, das einzuschätzen. Das sind sehr starke Schmerzen. Also sehr stark sind die nicht. Also man kann das ja aushalten, aber es ist halt lästig. Vielleicht so in der Mitte, ich würde sagen so 5, ne? Ja, okay, für Kopf auch. Ja, so eigentlich beides, ja. Haben Sie dagegen ein Schmerzmittel oder Medikament eingenommen? Ja, tatsächlich habe ich also mehrmals Paracetamol eingenommen. Okay, täglich oder? Ja, also jetzt die letzten Tage, die letzte Woche eigentlich fast jeden Tag, aber irgendwie hat es nicht geholfen. Okay, ich verstehe Sie. Haben Sie selbst eingenommen oder ein Mitraten? Mit Hausraten? Ach, auf Rat vom Hausarzt. Nein, Ja, das war Hausarztraten, ja. mit Rat vom Hausarzt. Nein, ich war gar nicht beim Arzt, ne? Aber das Okay. Paracetamol, ja, das kann man ja so kaufen. Und da habe ich eigentlich immer ein bisschen was zu Hause, wenn man mal Ja. ja tatsächlich so Fieber hat oder so, ne? Okay. Könnten Sie auch Ihre Kopfschmerzen beschreiben? Ja, wieso Kopfschmerzen halt sind. Es dröhnt halt so aber im ganzen Kopf, würde ich sagen. Ganz im Kopf, okay. Ja, also so von der Stirn an, so nach hinten, ja. Okay, vorne. Und also ich merke das, dass ich mich eben nicht gut konzentrieren kann und ja, weil die Kopfschmerzen eben da sind. Und so beim Einschlafen macht mir das auch ein bisschen Probleme. Okay, verstehe Sie. Haben Sie Erschüttern und Nachtschweiß? Nachtschweiß wüsste ich jetzt, Schüt und also Schüttelfrost, verzeihen. Schüttelfrost habe ich noch nicht gehabt, nee. Obwohl das Fieber ja ganz schön hoch ist, aber das hatte ich noch nicht. Also nachts schwitzen tue ich aber nicht, nee. Okay. Schlafen Sie gut oder haben Sie Beschwerden beim Schlafen? Also zurzeit schlafe ich nicht gut, nee. Okay. Leiden Sie unter Luftbeschwerden oder Husten? Nee, das habe ich eigentlich überhaupt nicht. Aber was ich, also Husten, sowas habe ich nicht. Und ich kriege Okay. auch Luft, aber das Schlucken tut mir tatsächlich ein bisschen weh. Okay. Seit wann haben Sie auch? Ja, das Haben hat Sie jetzt, gesagt? also ja, deswegen dachte ich ja erst, ich kriege eine Grippe, als es so mit den Schlucken anfing, ja. Okay. Haben Sie Halsschmerzen auch? Nee, so richtig Halsschmerzen, so dass das kratzt im Hals, habe ich nicht. Okay. Gibt es eine besondere Auslöser für Ihre Schmerzen und Ihre Schluck oder Ihre Fieber? Ich weiß nicht, also wie gesagt, ich habe ja am Anfang gedacht, das ist jetzt irgendwie eine Grippe oder Ja, sowas, Grippe, haben Sie gesagt. ich weiß nicht, was der Auslöser ist. Okay, gibt es etwas, was Ihre Beschwerden verstärkt oder lindert? Ja, also ich bin halt so schlapp, denn ich kann eigentlich fast nur ja zu Hause so ein bisschen rumsitzen Ja. und fühle mich eigentlich am wohlsten, wenn ich im Bett liege. Dann geht es mir eigentlich am besten. Okay. Haben Sie Herzrasen oder Herzklopfen? Nee, das ist mir jetzt nicht aufgefallen. Okay, wie ist Ihr Appetit? Normalerweise ist der eigentlich gut, aber jetzt zur Zeit ist es nicht so dolle. Oh, ich verstehe. Haben Sie Beschwerden beim Wasserlassen oder Stuhlgang? Also beim Wasserlassen auf keinen Fall, beim Stuhlgang, da ist mir halt aufgefallen, dass ich in der letzten Zeit verstärkt, also so Luft im Bauch, dass ich so Blähungen habe, ne? Blähungen haben. Okay. Haben Sie in letzter Zeit ungewollt Gewichtsverlust oder verloren oder zugenommen? Oh, ich wiege mich jetzt nicht so häufig. Ich wüsste nicht, dass ich ab- oder zugenommen habe. Glaube nicht. Okay. Leiden Sie an einer chronischen Erkrankung? Nee, ja, also was ich habe. Ich muss da so ein bisschen aufpassen. Ich habe so eine Sonnenunverträglichkeit im Gesicht und an den Händen. Also wenn ich zu viel Sonne abbekomme, dann wird das ganz rot und fängt an zu jucken und so. Und deswegen, wenn das also schlimm ist, muss ich tatsächlich Cortisonsalbe benutzen. Aber Okay. ich versuche eben so der Sonne ein bisschen aus dem Weg zu gehen, indem ich mich eben also lange Ärmel trage und einen Sonnen, also eine Schirmmütze oder sowas im Sommer, ne? Ja, okay. Würden Sie eine bestimmte Diagnose festgestellt? Nee, also das, man hat mir nur gesagt, das ist eine Ja, Sonnenunverträglichkeit. okay. Und ja, womit ich auch jetzt schon eine ganze Weile rummache, ich habe so hinten an der Achillessehne am linken Bein, die ist schon seit Wochen entzündet. Und das ist sehr, sehr schmerzhaft. Seit wann? Ich habe nicht. Seit 5 Wochen. Seit 5 Wochen haben Ja, Sie ich mache dann immer Rücken. mal so, also kühl das mal und schon das natürlich auch. Also ich mache jetzt keinen Sport. Und jetzt in letzter Zeit sowieso nicht, weil es mir nicht gut geht, ne? Aber also das ist sehr schmerzhaft, ja. Okay. Welcherseits? Alle ganze Rücken oder? Ich habe nicht richtig Nein, die verstanden. Achillessehne. Achillessehne. Ja, Ah, also ja, hinten an der okay, Ferse. Achillessehne. Normalerweise haben Sie nie Beschwerden früher? Nee, das ist jetzt irgendwie neu aufgetreten. Okay. Vor 5 Wochen. Seit 5 Wochen habe ich, Leider. ja, das wird gar nicht viel Ja. besser. Okay. Jetzt haben Sie auch. Ja, also die Schmerzen habe ich eigentlich ständig, ja. Wobei, ich denke mal, das ist vielleicht ganz gut, dass ich zurzeit jetzt nicht so viel laufe. Ja, Ne, das okay. tut wahrscheinlich dem Bein ganz gut. Okay. Haben Sie Gelenksteifigkeit oder Bewegungsprobleme? Nee, also bis auf diese Schmerzen da eigentlich nicht, nein. Okay. Haben Sie normalerweise andere, ich habe nicht gefragt, welche Seite diese Auf der linken Archiv, Seite. linken Seite, haben Sie andere Gelenkschmerzen oder Beschwerden? Nee, sonst eigentlich nicht. Aber lieber Gott, ich bin 20 Jahre alt, also Ja, dann habe ich hoffentlich aber nichts. Ja. okay. Erinnern Sie sich wegen einer Verletzung oder ähnliche Auslöser? Gibt es? Ja, also bei dem Bein, da denke ich mal, dass ich vielleicht ein bisschen übertrieben habe beim Sport. Ah, Ja. okay. Sonst haben Sie keine Vorerkrankung. Naja, also das war nicht so toll. Ich hatte vor 2 Jahren eine Lungenentzündung. Lungenentzündung, 2 Jahre, vor 2 Jahren. Aber da habe ich halt Medikamente bekommen und seither ist es eigentlich wieder gut. Okay, perfekt. Sind Sie schon einmal operiert worden? Nee, operiert bin ich tatsächlich noch nie. Okay. Außer Paracetamol haben Sie regelmäßig oder bei Bedarf eingenommen? Medikament, also sonst eben nur diese Salbe, ne? Diese Ah Cortisonsalbe, ja, aber sonst selbe. nehme ich eigentlich, ja, also statt, wenn das nur Kopfschmerzen oder so, nehme ich auch mal Aspirin oder so, ne? Okay, Aspirin. Erinnern Sie sich, welche Dosierung? Boah, ich glaube, das sind 500er. 500. Für Paracetamol auch erinnern Sie sich? Also wenn ich die einnehme, ich kann gar nicht sagen, ich kann das sein. Was steht denn da drauf? Ich kann Ihnen das gar nicht sagen, was da drauf steht. Aber es ist jedenfalls so eine Dosis für Erwachsene bei den Ja, Paracetamol. 500 Könnte gut sein, Milligramm. ja. Okay. Sonst noch Nee, hat sonst nehme ich das. ja zum Glück keine Medikamente, ja. Ja, haben Sie Sonneallergie, außer Sonneallergie oder Unverträglichkeit, sind bei Ihnen eine ist bei Ihnen eine Allergie oder Unverträglichkeit bekannt? Ja, also ich habe auch im Frühling, also ja, Heuschnupfen, ne? Also da, wenn Okay. bestimmte Pollen unterwegs sind, dass ich dann niesen muss und tränende Augen habe und so, ne? Trennen. Sind Sie vollständig geimpft, Herr Jäger? Vollständig, das weiß ich jetzt nicht. Also ich habe zweimal so eine Covid-Geschichte Injektion. da gemacht. Und als Kind Gut. bin ich natürlich gegen alles Mögliche geimpft worden. Aber sonst wüsste ich jetzt nicht, dass ich noch irgendwelche Impfungen noch zusätzlich hatte. Okay, vielen Dank. Und letzte Zeit waren Sie in Ausland oder würden Sie von einem Insekt gestochen? Insekt? Also im Ausland war ich jedenfalls nicht. Und Insektenstich könnte ich mich jetzt, also ist mir nichts aufgefallen. Nee. Okay. Rauchen Sie? Nee, also manchmal so ganz selten, so gelegentlich, wenn jemand sagt, komm, wir rauchen jetzt eine zusammen, dann rauche ich mal eine mit, aber eigentlich bin ich kein Raucher. Okay, früher haben Sie auch nicht geraucht. Nee, also als Kind ja sowieso nicht, ne? Und Ja, ja, ich aber habe das gar manchmal. nicht, ich habe das nie richtig angefangen. Okay. Trinken Sie Alkohol? Also sehr gelegentlich. Hin und wieder trinke ich mal ein Glas Bier oder so. Oder wenn es mal richtig, also wenn mein Fest ist oder so, dann trinke ich schon auch mal Alkohol, aber eigentlich so gut wie nicht, würde ich sagen. Okay, meinen Sie pro Monat einmal, oder? Ja, das haut er ungefähr hin, ja. Haben Sie Kontakt mit Drogen oder konsumieren Sie Drogen? Diese Frage, Nee, nee, allgemeine also nee, Frage. nee, nee, nee. Okay, treiben Sie Sport? Ja, normalerweise mache ich eigentlich schon Haben Sie Sport. ja. Ich gehe ganz gerne ins Fitnessstudio und aber wie gesagt, jetzt in letzter Zeit eben nicht wegen der Achillessehne und Ja. jetzt mit dem Schlappi da geht es überhaupt nicht, wo es mir so schlecht geht, ne? Ja, okay. Leben Ihre Eltern noch? Mein Vater ist tatsächlich sehr, sehr früh gestorben. Oh, es tut mir Der leid. hatte ganz doofe Schilddrüsenerkrankung, der hatte Schilddrüsenkrebs. Und ist also, der war Mitte 40, ja? 40, oh, so Ja, jung. und der ist also wirklich nicht alt geworden. Ja, meine Mutter lebt noch. Die Und hat ist sie allerdings gesund? jetzt schon relativ früh so ein Altersdiabetes bekommen. Ne? Und Okay, sonst noch? Gibt es andere Vorerkrankungen? ja, ja, ich weiß nicht, ob das mit dem Zucker da zusammenhängt. Sie hat halt irgendwie so an den Augen, an der Netzhaut, da ist irgendwas Netzhaut. kaputt. Ablösung, oder? Ich weiß nicht, also da ist irgendwas, ist da nicht richtig. Okay, kein Problem. Haben Sie Geschwister? Nein, ich war alleine. Okay. Wie ist Ihr Familienzustand? Sind Sie verheiratet oder ledig? Nein, ich bin noch ledig. Okay. Haben Sie Kinder oder haben Sie Nein, einen auch das Partner? nicht. Was machen Sie beruflich? Ich habe nicht gefragt. Ja, ich Studieren bin Sie noch in der oder? Ausbildung. Ich bin in der Ausbildung zum technischen Zeichner. Technische Seite. Ja. Herr Jäger, haben Sie Fieber, Schluckbeschwerden, Kopfschmerzen und Oberbauch, linksseitige Bauchschmerzen, welleformig? Ja, also die Haben Bauchschmerzen Sie sind so gesagt, wellenförmig, ja. ja, und wegen dieser Beschwerden haben Sie Insomnie und verzeihen, Schlafstörung und Appetenzverlust. Ja, so kann man sagen. Ja, haben Sie noch andere Aber ich Probleme? finde, das ist schon wirklich genug, was mir Ja. im Augenblick so zu schaffen macht, ja. Ja. Haben Sie gesagt, Schluckbeschwerden? Haben Sie eine Halsprobleme oder Beschwerden? Ich habe Ja, ich habe gefragt, das aber. gemerkt, dass das hier am Hals so ein bisschen dick ist, ja. Ha, okay. Haben Sie Halsschwellung, oder? Ja, also hier am Hals ist es ein bisschen dick, ja. Okay. Haben Sie Haarausfall oder Hautgetrocknung, Trockene Haut, also trockene Haut? Haarausfall, nee, habe ich zum Glück noch nicht. Und die Haut ist eigentlich eher nicht trocken, nee. Okay. Vielen Dank für alle Informationen, Herr Jäger. Ich habe alle wichtigen Fragen gestellt. Möchten Sie etwas hinzufügen oder haben Sie Fragen an mich? Ich will natürlich wissen, ja, was da ist. Und natürlich habe ich auch ehrlich gesagt so ein bisschen Angst, weil mein Vater eben diese Schilddrüsenerkrankung gehabt hat und Ja, ich nicht, verstehe dass das Sie. damit irgendwas zu tun hat oder so. Und naja, ich meine, ich bin halt jung und ich will wieder fit werden. Ich will wieder zu meiner Arbeit und zu meiner Ausbildung. Ja. Und ja, was können wir machen, ne? Ja, Herr Jäger, so als wie Sie körperlich untersuchen, dann Blut abnehmen und dann ein paar bildgebende Untersuchungen machen. Es ist so früh, etwas zu sagen für Ihre Verdachtsdiagnose, aber ich vermute, Sie haben Schilddrüse. Beschwerden auch. Nach der alle Untersuchungen können wir wieder sprechen. Okay. Könnten Sie in Wartezimmer warten? Dann warte ich im Wartezimmer, Ja. ja, klar. Danke. Wenn Sie warten, Sie mal, darf ich eine Frage stellen? Ja, natürlich. Haben Sie bemerkt, ist eine Lymphknoten im Halsbereich? Lymphknoten? Ja, also ich habe gemerkt, dass das am Hals hier dick ist, ne? Also, aber Lymphknoten nicht, ja, oder Ich etwas? weiß nicht, ob das Lymphknoten sind. Unter die Kiefer oder im Halsbereich? Ja, so hier an der Seite so. Beide Seiten, Ja, ja. ja, ja. Dankeschön. Ja, Übelkeit und Erbrochen, ich habe nicht gefragt. Ah ja, Haben stimmt, nee, habe ich Sie. aber nicht. Ja, okay. Perfekt. Normalerweise, ja. Ich hatte auch eine Frage. Ja, Gibt es gerne. in Ihrer Umgebung jemanden, der vielleicht gleiche Beschwerden hat? Da sagen Sie was, ja. Also noch nicht so lange. Aber meine Freundin, die sagt jetzt mit einmal auch, dass sie sich schlecht fühlt, ja. Ah, okay. Vielen Dank. Sind Sie verheiratet? Wenn nein, haben Sie feste Partner? Ja, ich wohne mit meiner Freundin zusammen. Er hat ja gefragt nach dem Familienstand und ich habe gesagt, ich bin ledig, aber ich wohne mit meiner Freundin zusammen. Ihre Freundin hat auch gleiche Beschwerden? Ja, seit ein paar Tagen hat die auch solche Beschwerden, ja. Ja, wir nähern uns der Sache. Hat jemand noch Fragen? Erinnern Sie an den Säckenbiss? Wie ich das nenne? Ja, Säcken. Ein Säcken. Säckenbiss. Ja. Wurde gefragt. Also er hat gefragt, ob ich einen Insektenstich habe. Habe ich aber verneint. Aber ich habe jetzt Ihre Frage so verstanden, dass Sie gesagt haben, wie nennen Sie einen Insektenstich? Aber das mal, ob ich einen hatte, einen Insektenstich, wollten Sie wissen. Hallo? Ja, Ja. normal Insekt. Insekt. Ja, Insekt, wie Ja, ein also Insekt. ich habe, also mir ist kein Insektenstich aufgefallen. Irgendwas war mir gerade aufgefallen. Gut. Hallo, schönen Abend, Frau Oberärztin. Ich habe einen neuen Patienten. Ich möchte Ihnen den Patienten vorstellen. Haben Sie kurz Zeit dafür? Ja, natürlich. Vielen Dank. Die 20-jährige Patient, nämlich Kevin Jäger, ist 1,80 Meter groß und 69 Kilogramm schwer. Der Patient stellte sich, Der Patient, nicht Patientin. ja, der Patient stellte sich heute wegen seit 3 Wochen bestehender Cephalgie, Abdominalgie und sowie Fieber, Pyrexie mit 39 bei uns vor. Der Patient berichtet, dass die Schmerzen auf einer numerischen Skala von 5 12 bei von 5 7. Ja, 12 von 7. bei 5 von 10 sein. Der Patient klagt über Dysphagie, Halsverdickung, Konzentrationsstörung, Blähungen und ja. Das ist schon ein buntes Bild, ja. Ja, und seiner Freunde, Freundin, seine Freundin habe ähnliche Beschwerden auch Okay. und die vegetative Anamnese ist bis auf Insomnie und Inappetenz unauffällig. Sie leide Ja. Ja, richtig. Er leide über eine Achillfersen Schmerzen vor 5 Wochen, linksseitige. Und Machen wir den Satz mal nochmal neu. Also, okay. Ja, er er leide leide. seit 5 Wochen Ja, unter. er leide seit 5 Wochen Unter unter Achillessehnenbeschwerden. Achillessehne Schmerzen, Ja, linksseitige gut, okay. Fersen Schmerzen und vor 2 Jahren eine Lungenerkrankung an oder unter Lungenerkrankung Entzündung eine ich habe nicht gefragt, im Pneumonie. Krankenhaus geblieben, oder? Aber Nee, ich glaube, gelitten, da ist ja, aber hat Fachbegriff. Lungenentzündung. Bronchitis oder Pneumonie. Pneumonie, ja, Ja, jetzt. Pneumonie gelitten. Er nehme Paracetamol 5 Milligramm bei Bedarf, Cortison auch eine selbe bei Warum? Bedarf. Warum nimmt er die Cortison Cortisonsalbe? gegen Sonne Allergie oder gegen Sonne Gewicht Gesicht Rotung und auch Exanthem, ja. Exanthem, ja, Exanthem. Auch gegebenenfalls Aspirin eingenommen. Sie rauchen nicht, oder sie sei Nichtraucherin, aber gegen, Er immer noch, er ist immer noch ja, ein Mann. er, verzeihen, ich habe nicht diese Seite geschrieben wegen immer Ja klar, Problem. ich sehe ja auch nicht sehr männlich aus, ja, gut. Er trinke gegebenenfalls ein Glas Bier einmal pro Monat oder bei Fest. Die Fragen nach Drogen würde verneint und sie treibe normalerweise Fitness, aber seit 5 Wochen wegen seiner Deine Schmerzen. Schmerzen es ist nicht möglich. Ja. Der Vater sei wegen Thyroidekarzinom verstorben, mit 40 Jahren verstorben. Die Mutter leide an Diabetes mellitus und Retina-Beschwerden. Sie habe eine frühe Allergie auf frühe Allergie, reagiert auf tränende Augen. Ich erinnere mich nicht medical. Schnupfen. Ja, Schnupfen. Heuschnupfen, ja, Heuschnupfen Heuschnupfen, genau. normalerweise. Heuschnupfen. Und er sei ledig, habe keine Kinder, zurzeit mache sie Ausbildung im technischen Bereich. Technischen Okay, Bereich. gut, ja. Ich habe nichts dagegen. Die anamnestische Angaben deuten am ehesten auf eine Entzündung, Halsentzündung, wahrscheinlich Mononukleose hin. Ja. Ich bin nicht sicher, aber Ja, was spricht denn ja. dafür? Ja, normalerweise es gibt eine Fieber und eine allgemeine, ich habe nicht gesagt, Fatigue, Ja. Muskelprobleme und auch Kopfschmerzen und 3 Wochen nicht Eben, es Kurse seit dauert schon lange. subakut. Ja, Ja, genau. subakut eine Fieber und auch ihre Freundin. Seine Ähnlich, Freundin, ja, ja, das, seine, ja, verzeihen, das sein, sind, seine, Freu, sein Freund, seine Freundin habe auch ähnliche Beschwerden und Fieber. Und auch Dinge, die es dafür gibt, sprechen. ja, Was machen Sie denn jetzt? Was machen Sie denn jetzt diagnostisch mit dem Patienten? normalerweise, wir werden so erst körperlich untersuchen, dann. Worauf achten Sie bei der körperlichen Ja, Untersuchung? Vitalparameter, Allgemeinzustand, Ernährungszustand und Halsbereich, Palpation, Inspektion und Gesichtsinspektion, Bauchpalpation, Lungen- und Herzinspektion. Ja, worauf achten Sie denn beim Bauch besonders? Ja, normalerweise Abwehrspannung, Loslass, Druck empfehlen, Oberbauch können wir kontrollieren. Und was erwarten Sie? Normalerweise nur ich warte Blähungen, ein bisschen Luft. ja, Ja, Luft, okay. Gasbeschwerden und Ja. manchmal Diarrhoe, aber ich habe gefragt, keine Diarrhoe, aber manchmal Diarrhoe oder ähnliche Beschwerden. Ja, aber gibt es noch eine Besonderheit, wenn Sie. Knoten auch wichtig. Bitte? Knoten. Welche Knoten? Ja, normalerweise Halsknoten. Lymphknoten. Ja. Lymphknoten heißen die, ja. Nee, nee, nee. Halsknoten. Ja, aber Halslymphknoten. Ah, ja. Ne? Ja, genau. Gut. Ja, aber beim Bauch, ich bin auch beim Bauch. Es kam Okay. jetzt hier über Einblendung rein. Ich Was habe nicht gehört. erwarten Sie beim Bauch? Ja, normalerweise Ja, die Luftnot vermehrte hatten wir Luft, schon. Knoten auch im Bauch und Splenomegalie oder Ja, Hepatomegalie auch. Ich den muss Milz. kontrollieren, ja. Ja, nach Muss der ich Milz kontrollieren. gucken wir. Genau, Ja. gut, gut. Was machen Sie weiter diagnostisch? Im Labor Auf alle Fälle. ja, ich lasse im Labor großes Blutbild, besonders Entzündungsparameter, CRP, BCG und auch eine, ich weiß nicht Deutsch, aber eine Blutdick Meinen Sie Tropfen. Gerinnung? Ja, Gerinnung wichtig, Ja, aber aber ich weiß jetzt nicht, was Sie meinen und mit. unter mikroskopische Leukoziden kontrollieren. Okay, ja. Und aber was machen Sie vor allen Dingen noch im Labor? Ja, Nierenparameter allgemein, Nierenparameter, Elektrolyten kontrollieren und für infektiöse Mononukleose auch Antigen, ich Ja, glaube, die Antikörper, machen, ja, genau. Antikörper Ja. machen, Antigen kontrollieren. Ja, Ja, das ist wichtig, genau. normalerweise unter Mikroskop eine Präparation machen. Ich Ja, erinnere mich nicht. genau. Gut. Ja, wenn sich Ihre Diagnose bestätigt, ach so, Ja. was wäre denn differenzialdiagnostisch überhaupt noch denkbar? Ja, normalerweise wie als Differentialdiagnose wie Tonsillitis, Lungenentzündung, Pneumonie und manchmal Hodgkin-Lymphoma, denken wir. Das sollten wir wissen, genau, ja. Ja, für Hodgkin-Lymphoma, um Hodgkin-Lymphoma auszuschließen, wie werden wir zuerst Ultraschall, dann Röntgen. Biopsie und Röntgen. es ist Möglichkeit, eine CT mit Kontrastmittel Durchzuführen. durchführen oder Durchzuführen. bestimmen, ja. Ja, Durchführen, okay, verzeihen, gut. durchführen. Gut. Ja, wie würden Dicktropfen untersuchen bei mal. Nee. Nicht Dicktropfen. Türkische, wir sagen, Peripherie-Yayma. okay, verstehe ich nicht. Ja, Abstrich. nee, Aus, Abstrich. Ausstrich, Ausstrich, Ja, Ausstrich. manchmal Ausstrich, ja, richtig. Okay, Das ja. wäre sinnvoll, wenn wir Verdacht auf Malaria, aber in infektiöse Mononukleose vielleicht denken wir. Leukozyten zusammen eine besondere Ja, die haben doch nur einen Kern. Ne? Ja. Mononukleose heißt ja, sie haben nur einen Kern. Ja, Ne? normalerweise, aber Oder? okay, Die fallen manchmal doch, ich die sind doch falsch irgendwie erinnere. auffällig. Ja, manchmal ich falsch erinnern Ja, wegen okay. erinnert. Aber so, jetzt haben wir, also jetzt gehen wir mal davon aus, es bestätigt sich Ihr Verdacht. Ja? Ja, okay. Was wäre denn die Therapie? Ja, so erst empfehle ich stationäre Aufnahme und eine Isolation machen. Es ist manchmal wichtig, weil es gibt eine infektiöse Problembeschwerden. Und eine venöse Zugang legen und Flüssigkeit geben, Schmerzmittel, auch eine Unterstützung können wir. Ja, also wir können eigentlich nur symptomatisch. Ja, symptomatisch und Ja. Flüssigkeit und unterstützen mit D-Vitamin, C-Vitamin auch. Es ist wichtig, um Immunsystem zu stärken. System, ja. Okay, gut, ja. Dann halten Sie mich auf dem Laufenden, was der Patient tatsächlich dann für Symptome zeigt und was Sie bei Ihren Untersuchungen rausbekommen. Gut, wir sprechen nachher nochmal drüber. Okay, ja. Ja, also wir haben natürlich hier klar, also nach einer Weile war es klar, ne, dass es die Mononukleose ist. Wissen Sie, wie das auf Deutsch auch heißt? Das hat auch eine deutsche Bezeichnung. Für was? Infektion? Mononukleose. Ich weiß nichts, nie. Es gibt eine deutsche Bezeichnung, und es gibt eine ganz witzige englische Bezeichnung. Kennen Sie die? Entzündung, Die Mononukleose. Mononukleus, Nukleuskern, ein Kern. Ich Ja, habe, nee. also es gibt zwei also allgemeingültige Nee, ich weiß nicht. Beschreibung. Normalerweise. Im Deutschen Ah, sagen wir meine Kollegin geschrieben. Pfeiffersches Drüsenfieber. Nee, ich Pfeiffersches weiß nicht. Drüsenfieber, Okay. das ist die deutsche Bezeichnung, weil irgendwie ein Doktor oder Professor Pfeiffer das irgendwann mal festgestellt hat. Und die sehr schöne englische Bezeichnung ist Kissing Disease. Kissing, Weil es ja, halt Kissing, über das ist Küsse, normalerweise, ja. ne, weil über Speichel und beim Küssen eben man sich prima anstecken kann. Und insofern, ja, ist schon auch bedeutsam diese Tatsache, dass die Freundin eben die gleichen Symptome hat. Und das war jetzt sehr hilfreich, dass die Frage hier noch aus dem Plenum kam, ne? Gut, ja, das ist diese Geschichte. Wir können jetzt schon ein bisschen was zu dem, genau, nee, nicht pfeiferisches, sondern pfeifersches. Das I fällt noch weg. Pfeifersches Drüsenfieber. Wir haben, ja, Sie haben natürlich eine sehr schöne Anamnese gemacht. Sie haben natürlich auch wenig Sprachprobleme, aber ein paar Kleinigkeiten gibt es schon. Und zwar ist mir aufgefallen, dass Sie bei den Fragen insbesondere ziemlich oft haben Sie, ne? Haben Sie, haben Sie, haben Sie, Sie haben zwar sehr gezielt, manchmal so ist Ihnen aufgefallen, Verzeihen Sie. was auch immer, ja, aber das ist, ich finde auch, dass das schwer ist, da Alternativformulierungen zu finden, aber da muss man sich ein paar überlegen, ne? Ja, dieser Gut. Fall ein bisschen schwer, ich glaube, wegen dieser Schwerfälle. Ich habe nicht richtig alle gedacht. Das ist ein schwieriger Fall? Ja. Nein, das ist kein schwieriger Fall. Normalerweise nach der drei Fragen, ich vermute, Erst haben Sie welche. gedacht Schilddrüse, ne? Ja, so, ja, normalerweise, ich habe gedacht Schilddrüse, aber nicht ähnliche Schilddrüse, weil es gibt eine erhöhte Fieber Das passt normalerweise, nicht, ne? aber Ja. ja. Gut, also, ja. Ich habe gerade auch M gemacht. Sie machen sehr, sehr häufig E. E. Okay. Sehr häufig. Ja, wir haben da schon oft drüber gesprochen. Alle machen das. Alle machen das mehr oder weniger häufig. Sie machen es wirklich ziemlich häufig. Okay. Und ja, was mir dann aufgefallen ist, Sie haben dann für den Patienten eine Zusammenfassung gemacht. Sie haben gesagt, M, da ist es schon wieder, ne, bei mir selber. Sie haben Ja. gesagt, haben Sie Kopfschmerzen und Bauchschmerzen und so? Das wäre wie eine Frage. Aber eigentlich wollten Sie ja eine Zusammenfassung machen. Sie wollten ja die Zusammenfassung machen. Ich fasse noch einmal zusammen. Sie Ja. haben also Kopfschmerzen, Bauchschmerzen, Ich habe nicht erklärt, ja, bitte. Erschöpfung. Das ist diese wichtige Sache, dass im Deutschen das Verb an der zweiten Stelle kommt. Ja? Und danach ist es nämlich genauso nochmal gekommen. Ich habe jetzt nicht mehr ganz genau den Zusammenhang drauf, aber ungefähr so. Danach, wir untersuchen Sie. Ja, nee, danach untersuche ich Sie. Ja, also wenn da danach steht, ja, dann ist das schon die erste Position. Dann muss das Verb an der zweiten Stelle. Danach untersuchen wir Sie. Ja, das ist ein ganz, ganz häufiger Fehler. Der wird von fast allen Nicht-Muttersprachlern gemacht. Aber wenn Sie es wissen, können Sie ja ein bisschen drauf achten. Ich glaube, inhaltlich war alles sehr korrekt wiedergegeben im Arzt-Arzt-Gespräch, was natürlich ein bisschen gemein war, dass Sie immer wieder drauf reingefallen sind, das ist Sie und er, ne? Ja, ich war halt ein Mann in diesem speziellen Fall. Der Kevin ist ein Mann. Ja, und ja, was ich schön fand, Sie haben den ziemlich oft mit Namen angesprochen, das ist immer gut, ne? Und was ich auch gut fand, Sie haben nicht so in ihrem Papier gehangen beim Sprechen, sondern Sie haben so ein bisschen in die Kamera geguckt. Das ist halt vor allen Dingen dann in der Prüfungssituation wichtig, dass Sie sich nicht in Ihren Zettel oder in Ihren Computer oder so vertiefen. Ja, auch so eine bekannte Sache. Wir möchten gerne von unserem Arzt angesehen werden und möchten nicht, dass der die ganze Zeit nur auf seinen Bildschirm guckt. Ne? Gut. Vielen Also Dank. ein bisschen Verständnisprobleme hatten wir hin und wieder mal. Ja, aber ich denke mal nicht tragisch. Ja, das sollte auf alle Fälle gut über die Bühne gehen, würde ich sagen. Vielleicht noch ein bisschen am E arbeiten und noch mal vielleicht ein paar Fragenformulierungen sich überlegen. Und bei der Wiedergabe würde ich sagen, haben Sie ziemlich komplett und ziemlich vollständig das gemacht. Ja, vielleicht kann man noch so ein ganz klein bisschen eine Einleitung machen, wenn man dann sagt, ja, familienanamnestisch ergab sich, dass der Vater schon mit Mitte 40, ne, verstorben ist. Ja, was mir aufgefallen ist, die Mutter leidet, das hat er ja ausdrücklich gesagt, an Diabetes mellitus 2. Ja, er hat ja gesagt, die hat, obwohl sie noch nicht so alt ist, hat sie schon Alterszucker. Wer weiß, wie dick sie ist, ja. Gut. Und ja, letztlich noch, der Beruf. Wenn Sie nicht verstehen, welcher Beruf das ist, fragen Sie nach. Ja, Ich habe damit Sie verstehen. geschrieben, aber danach habe ich nicht gelesen, meine Also, Schreiben. er hat gesagt, ich bin in der Ausbildung als Ja. technischer Zeichner. Technischer Seine, ja, okay. Ja, ich denke mal, den Beruf gibt es auch heute noch, trotz aller Computertechnologie. Also das ist aber tatsächlich im Originalfall ist das nämlich der angegebene Beruf. Und ich glaube, das ist inzwischen so wahrscheinlich ein aussterbender Beruf, weil das heute alles von digitalen Medien übernommen wird. Aber ja, wie gesagt, fragen Sie ruhig nach. Also wenn ich heute höre, was für Berufe es gibt und wie das beschrieben ist, da braucht man nur mal die Stellenanzeigen von einer großen Zeitung anzugucken. Da steht man ja eigentlich da und sagt, boah, was könnte das denn jetzt sein? Weil das Berufe sind, da kann man nicht so richtig verstehen, was die Leute jetzt machen. Also gerade was für uns alte Leute, alles was so im digitalen Bereich ist, ich habe keine Idee, was die Leute den ganzen Tag tatsächlich tun. Ich habe auch nicht so richtig Vorstellung, was meine eigenen Kinder den ganzen Tag machen, muss ich sagen, bei ihren Berufen. Es ist tatsächlich ein bisschen schwierig, also sich mit dem Beruf irgendwie was vorzustellen. Aber manchmal ist es ja wichtig, weil es auch einen Hinweis geben kann, woher die Beschwerden kommen. Ja, wenn jemand zum Beispiel den ganzen Tag am Computer arbeitet, ist es ja vielleicht denkbar, dass der eben, was weiß ich, Augenprobleme hat oder Nackenprobleme, weil er ständig eine schlechte Arbeitshaltung hat. Oder gerade die Leute, die in der Corona-Zeit viel im Homeoffice gearbeitet haben, die haben ja oftmals keine optimalen Arbeitsplätze gehabt, weil sie irgendwo am Küchentisch saßen oder irgendwo auf der Bettkante mit ihrem Computer auf dem Knie, ja. Und die haben dann eben hinterher gemerkt, so, oh, mir tun die Schultern, der Nacken weh und ich habe Rückenschmerzen, ja. Zu Ja, es ist Corona wirklich. fällt mir noch eine wichtige Sache ein, im Zusammenhang mit Mononukleose. Man sagt, dass Leute, die tatsächlich diese Mononukleose hatten, ein höheres Risiko haben, an Long-Covid zu erkranken. Also, Weiß nicht einmal. ja, also da scheint es irgendwie so eine Korrelation zu geben, dass diese Gruppe tatsächlich gefährdet ist. Ja, normalerweise diese infektiöse Mononukleose mit MS, es gibt eine Verbindung, aber ich weiß nicht, Covid und infektiöse Mononukleose gibt es eine, manchmal für Immunschwache oder andere Ja, ich Probleme. denke, das ist so was, hat mit Immunschwäche dann irgendwas zu tun, ne? Ja, Naja, ja. naja. Gut. Okay. Ja, ich denke mal, so viel für heute Abend für Sie. Ja? Vielen, vielen Dank auch. Ich Ja. Wir sehen uns jetzt wieder heute in 14 Tagen. Nee, gar nicht wahr. Dienstag in 14 Tagen. Ja? Ich bin jetzt eine ganze Woche bin ich weg, bin aber am Dienstag in einer Woche bin ich wieder zu Hause. Da können wir wieder eine Anamnese machen. Okay, vielen Doktorprobe. Dank. Ja? Im Ja. April, glaube ich. Das ist dann schon der 1. April, genau. Kein Ja. April-Term. Nee, Ja. stimmt gar Osterferien nicht. aber. Nein, der 31. ist der Dienstag. 31. Ja, 31. 31.3. ist März. der Dienstag. Na? Ja. Gut, und da können wir wieder machen. Da bin ich wieder zu Hause. Und ja, jetzt wünsche ich Ihnen allen erstmal ein total schönes und entspanntes Zuckerfest oder Fest des Fastenbrechens, wie auch immer. Ja, haben Sie schöne Tage und lassen Sie es sich gut gehen. Ja, seien Sie Vielen froh über alles, was gut ist auf der Welt. Und hoffen wir mal, dass es besser wird für Sie alle und für uns alle. Ja? Tschüss zusammen. Ich wünsche Ihnen alles, alles Gute und heute einen schönen Abend. vielen Ciao. Dank auch. Danke, Tschüss, gleich auch. tschüss. Schönen Abend Tschüss. Ihnen. Tschüss. Guten Abend.